Vielleicht, wenn du so nett bist, Fritz, sagst du mal ganz kurz, wie sah denn das dann aus im Feld? So. Genau zu dem Zeitpunkt, ja. So zwischen 70 und 71, sagen wir mal, in der Anfangsauseinandersetzung. Also ich kann eigentlich nur als Zeitzeuge dieses Mal auftreten. Ich war zeitweise Lehrer in Wertheim, bin oft nach Heidelberg gekommen, bin dann einer der wenigen Menschen, die zur Strafe nach Karlsruhe versetzt wurde und bin dann wieder nach Heidelberg gekommen. Und wir waren damals, also ich war damals Sympathisant und Mitglied von einer Gruppe, die hieß Gesellschaft zur Unterstützung der Volkskämpfe, die wird wahrscheinlich niemand mehr kennen. Das war aber eine Vorstufe zur Erzeugung vom späteren kommunistischen Bund Westdeutschland. Und hat relativen Zulauf gefunden, einfach weil, man sagt ja oft Jugendbewegung, aber weil die Studentenbewegung halt dann unifiziert war, aber im Laufe der Zeit Leute aus Versehen oder dann doch Examen gemacht hat und irgendwo in der Pampa saßen und nicht mehr wusste, wo sie hingehört. Und das war jetzt, die Volkskämpfe sollten wir Intellektuelle unterstützen, natürlich nur sehr schamhaft, denn eigentlich hatten wir das Studentenbewegungsproblem so gelöst, dass wir uns nach den Streiks von 69 ganz stark am Proletariat orientieren, zugleich aber verschämt und traurig sagen, wir sind aber ganz. Deswegen Unterstützung. Das war also ein Versuch, die ursprünglich gemeinsame Wallung und Bewegung von der Studentenbewegung so zu lösen, wie du es ja zum Teil schon gesagt hast, dass man vollkommen von sich als Person absieht oder soweit es eben möglich ist und nur dieses ferne, diese Blackbox-Proletariat, mir kannte keine, aber mir wusste, dass es gibt, als Orientierungspunkt nimmt. Also relativ rigide Anlehnung dann an frühere kommunistische Formen. So, jetzt muss ich einen Augenblick zurückgehen, nämlich vor es das SPK gab, gab es einfach schon in verborgenen Bewegungen, die ganz plump angesetzt haben an der Tatsache, dass in all diesen Instituten fast gar keine Heilungen vorkommen. Also weder Wiesloch, was nebendran ist, noch die Universitätsklinik hat bei allem, sobald Psychose draufgeschenkelt war, waren die Leute einfach gebunkert. Und ich habe das also in Wiesloch zum Teil manchmal gesehen, oder in Baden ist so eine Anstalt Hub, das ist wirklich praktisch Verwahrung. Da war Heilung einfach unmöglich. Und da waren zwei Schüler von mir gewesen aus Wertheim, die haben Medizin studiert, mit der Absicht, Psychiatrie als Fachstudium draufzusetzen. Die haben mich eines Tages etwas scheinheilig in ihre Wohngemeinschaft eingeladen und da saßen außer ihnen, das waren zwei Typen, noch drei andere, und gut, ich habe Wohngemeinschaft, ja, und man hat sich ganz normal mit mir unterhalten, bis eine Frau zwischendurch gesagt hat, ja, in dieser Scheißgesellschaft gibt es ja nur zwei Methoden, zu Geld zu kommen. Entweder man hat einen Acker oder man hat ein Scheckbuch. Da bin ich ein bisschen stutzig geworden bei dieser Herleitung. Und nachher habe ich erfahren, das war ein Experiment, wo sie mit drei, also klinisch abgestempelten Schizophrenen, zusammenzuleben versuchte, um sie überhaupt rauszunehmen aus der Anstalt. Weil bei der Anstalt, da brauchte man nicht links sein. Das war einfach ein Abzählverfahren, Statistik. Da kam keiner besser raus, sondern sie war halt dann verblödet und verhötet und wie man Isolationshaft und so weiter einsetzen kann. Und das Überraschende war, dass denen, diesen drei, also in Anführungszeichen Sitzos, ging es wirklich sichtlich besser, wie gesagt, außer kleinen Ausfallerscheinungen, hätte man gar nicht gedacht, das sind anders. Nur, das Furchtbare war, dass sie an den zwei Normalos hingen wie Blutegel und praktisch deren Stütze brauchten, sodass die zwei, da meine idealistischen Schüler und Studenten, praktisch sich so auszaugt gefühlt haben, dass sie gemerkt haben, sie halten es immer durch. Dann ist die Gemeinschaft aufgelöst worden. Die drei sind später natürlich beim SPK in Führungspositionen aufgetreten. Also das nur zur Fortgeschichte, dass es nämlich nicht nur was Linkes war, sondern die Bologna war in der Zeit und so, sondern die ganz allgemeine Erkenntnis, dass Wiesloch einfach nicht geeignet ist, im Gegensatz zu anderen Kliniken überhaupt einen Prozentsatz von mehr als 1% Heilungen hervorzurufen. So, und jetzt Zusammenstoß. Von außen hat das SPK, ich kannte ziemlich viele Leute noch, da waren Lehrer dabei, die in die GEW auch waren und so. Also das war nicht so, als wäre es von Anfang an diese ganz scharfe Trennung gewesen. Sondern man hat dann ihr Auftreten sehen und eben dieses wahnsinnig subjektive Krankheit zur Waffe machen. Auf der anderen Seite, wir, wie gesagt, waren die größten Subjektwegbügler und Unterdrücker und wollte uns ein Proletariat mehr oder weniger opfern. Wenn ich so sage, sieht man schon, es waren zwei Versuche, sein Über-Ich wieder in Ordnung zu bringen und eine Stütze und einen Halt für die schwankende Rebe des Ich zu finden. Nur entgegengesetzte Form. Und wie du schon sagst, die Verfolgung fing sofort damit an, die bekamen dann keine Räume in der Universität. Dann hat der Rektor Rendorf noch am Anfang vermitteln wollen, das war so ein linksliberaler, ist dann von der Regierung als einer der wenigen Rektoren ganz offen gefeuert worden, weil er nicht hart genug den Knüppel schlug. Und dann haben die immer wieder versucht, Häuser zu besetzen, auch mal Rektorat zu besetzen, einfach um eine Art Erpressung. Das war die einzige Kommunikation mit der Außenwelt. Wenn ihr das jetzt nicht macht, auch zum Teil mit Selbstmorddrohung und so weiter.